Deshalb haben wir dieses Kapitel nach einem Buch von Otto Rahn, Kreuzzug gegen den Gral, benannt. Der Jude hat einen wahren Kreuzzug gegen die amerikanischen weißen Götter unternommen, um zu verhindern, dass sich in jenem anderen Grenzland des Universums ein höheres Leben entwickeln könnte, gemäß den hyperboreischen Kenntnissen, eine polare Existenz, eine Wiedererstehung des goldenen Zeitalters am Südpol. Um seine Ziele zu erreichen, würde er sich zunächst der Kirche von Rom und des evangelisierenden Eifers der alten und neuen Christen bedienen, sowie des weißen Verrats und des Anstoßes des gotischen Blutes selbst, des gotischen Körpers, zwar mit verblendetem Blick und verjudeter Seele. Das heißt, der Christen. Und dort, wo er mit dem Christentum nicht weiterkam, weil es seine Entschlüsse bis zum Äußersten verwirklicht hatte, begann die Freimaurerei in Aktion zu treten, denn dazu waren die Maranen mit ihren kryptojüdischen Organisationen bereits vorbereitet, die KK, ihre heiligen kirchlichen Vereinigungen, die amerikanische Unabhängigkeit mit der Institution des Umtausches des angelsächsischen liberalen Judentums und die aschkenasische Auswanderung in das Babel des Nordens begünstigend. Aus den beiden Amerikas würde der siedende, monströse Kessel des Mestizentums, des Mulattentums ein Albdruck der Bastardisierung werden. Den weißen Göttern blieben nur die geheimen Städte der Anden, die hohle Erde, die Oasen der Antarktis, diese uneinnehmbaren Paradiese, in die der Feind niemals eindringen kann. Wir kennen nicht einmal den wahren Namen des großen Admirals der ozeanischen Meere. Die Dokumente seiner Zeit nennen ihn unterschiedslos Colombo, Colomo, Colom und Colon. Weder sprach noch schrieb er gut Spanisch, Italienisch oder Portugiesisch. Er vermischte alle Sprachen. Möglich, dass er nur das Hebräische beherrscht hat. Es ist von ihm ein fehlerhafter Brief in Katalanisch bekannt. Was tat er, bevor er zwischen 1476 und 1479 nach Lissabon kam? Wiesenthal gibt ihn als Juden aus. Auf seiner ersten Reise hatte er keinen Kaplan mitgenommen, aber doch einen Dolmetscher für Hebräisch. Ob er schon gewusst hat, dass er drüben die verlorenen Stämme finden würde? Und dieser Dolmetscher wird in Wahrheit ein getarnter Rabbiner gewesen sein. Im Jahre 1477 machte Kolumbus, oder wie er heißen mag, eine mysteriöse Reise nach Thule von Portugal aus. Sein Sohn Fernando und Fray Bartolomé de las Casas, zwei seiner Biografen, erwähnen einen seiner Briefe, worin er erzählt, dass er jenseits von Thule gesegelt sei. Dieses Jenseits muss Grönland gewesen sein, gemäß der Position der Längengrade, die er angibt. Und was mag er dort gesucht haben? Er kannte das Vorhandensein der Hyperborea auf jenen Inseln und die Suche danach durch Pitheas. Sicher hat er versucht, den Spuren der weißen Götter zu folgen. Das Thule, auf das er sich bezieht, ist von Ptolemäus erwähnt worden, der ihr denselben griechischen Namen wie Pitheas gab, das letzte Thule. Aber es gibt noch etwas Wichtigeres zu dem Fall. 1476 rüstet König Christian III. Von Dänemark eine Expedition aus zu dem Zweck, die verlorenen norwegischen hyperboreischen Kolonien wiederzufinden. Sie werden aber nie gefunden, weil sie sich nach Wienland in Amerika begeben hatten. Die Expedition setzte sich aus dänischen, deutschen und portugiesischen Schiffen zusammen. Es gab da einen Steuermann namens Johannes Skolvus, von dem man später niemals mehr hören wird. Aber auf einer Karte von 1582, gezeichnet von einem gewissen Michel Lock, hatte man einem Land, westlich Grönland, den Namen Skolvus Grötland gegeben. Wer war dieser mysteriöse Steuermann, dessen Name nicht mal in seiner richtigen Orthographie bekannt ist? Skolnus, Skolvo, Kolonus, Skolum, Skolum, Kolum. Die Polen haben einen Kolnus aus Kolno, einer kleinen Stadt im Norden des Landes. War Kolumbus ein polnischer Jude, der deswegen nicht einmal gut Spanisch noch das Portugiesisch der Maranen sprach? In seinen Schriften tauchen manchmal mystische Eingebungen rabbinischer Art auf, in denen er seine Propheten und seinen Demiurg erwähnt, vermischt mit kaufmännischen Berechnungen. Er ist ein großer Betrüger und Täuscher, ein weiteres typisches Merkmal der Juden im Allgemeinen, jedoch im Besonderen der vom Osten kommenden, der Fälscher und Verleumder der Kabbala. Was an jener Expedition von Bedeutung ist, dass Skolvos bis zur Halbinsel Labrador gelangte und, obwohl er die Hyperborea nicht fand, er nun den Weg kennenlernte, den sie bis Wienland zurücklegten. Das Übrige wird er in der Tesouraria, der Schatzmeisterei des Königs von Portugal, erhalten haben, wo es Karten der neuen Welt gab, die in alten Zeiten aufgezeichnet worden waren. Die Hindus, die Chinesen, die Ägypter, die Griechen und die Römer wussten von Amerika und dass die Welt rund ist. Dies wussten auch die blonden Libyer. Die Weltkarte der Geographie von Ptolemäus zeigt beide Amerikas und Feuerland. Die Karte von Piri Reis, die die Welt von oben und verschwundene Länder und Kontinente zeigt. Die Karte von Pizzigano von 1367. Die Weltkarte von Cosme Indicopliutis aus dem 3. Jahrhundert, die mich zu Zeiten meiner Expedition in die Antarktis faszinierte und auf welcher dieser mystische Kosmograph eine Terra Ultra Oceanum, ein Land jenseits des Ozeans, einordnet. Danach kommen die Land- und Weltkarten von Martin Waldseemüller, die Karte von Stevens, die erste, auf welcher der Name Amerika erscheint. Ich habe sie in der argentinischen Ausgabe meines Buches weder über See noch über Land wiedergegeben. Jedoch werden die geheimen Karten der Wikinger die wichtigsten gewesen sein, auf denen genauestens die Umrisse beider Amerikas zwischen den Ozeanen beschrieben sind und in welcher die Meerenge, die die Ozeane im Süden verbindet, eingetragen ist. Magellanes wie Kolumbus hatten diese Karten aus dem Archiv von Lissabon gestohlen, und weil sie deswegen nicht für die portugiesische Krone arbeiten durften, boten beide ihre Dienste Spanien an. Kolumbus tat es, indem er Befehlen von weit oben, dem unsichtbaren Sanhedrin, befolgte. Es gibt eine mysteriöse Karte, die nach Diepe von den Wikingern aus Tiahuanaco gebracht wurde, die zwischen der alten und neuen Welt reisten. Diese Karte enthält alles. Das wunderbare Land der Gewürze, Katigara, ist drauf, die Daten über Wienland und Südamerika bis zur Magellanstraße. Diese Karte wird allen anderen als Vorbild gedient haben. Die von Martin Beheim gezeichnete Weltkarte ist nach dieser Karte von Diepe entstanden. Kolumbus hat sie gesehen, daher seine Reise nach Thule, um die Daten zu bestätigen. Von daher auch seine Gewissheit, dass die neue Welt eins war mit dem Land der Katigara, also Indien. Er wusste aber ganz genau, dass es nicht Indien war, wohin er segelte. Jahre später hat Magellan aus der Tesouraria diese Karte entnommen, die Pigafetta Beheim zuschrieb, in der die südliche Meerenge eingetragen ist. Alle diese Karten sind Kopien der wikingischen Karte. Den Wikingern ist sie von den weißen Göttern in Rüdmannaland, also in Amerika, übergeben worden. Auch die Karte von Piri Reis, von der ich eine Kopie besitze, die ich vom Museum Topkapi in Istanbul erhielt. Die Karte von Diepe war im Besitze Frankreichs und es ist gut möglich, dass Emerigo Vespucci sie über irgendeinen diplomatischen Weg erhalten hatte.